We'll be right back. Incredible. Once again, back is the incredible. Once again, back is the incredible. Remember,

Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund. Im Wintertal, im schwarzen Erdbeerkraut, da hat der Schnee ein Nest gebaut. Und fragt nicht, wo die Liebe sei. Ich habe doch das rote Tier so tief erfahren, als ich bei dir schlief. Ach, oh, wär der Winter erst vorbei und wieder grün der Wiesengrund. Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund. Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund. Deeper! Deeper!